Kundgabe 221. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.12.1937. Des Heilands Wort. Leitstern in dunkler Nacht. Vernimm unsere Lehren, mein Kind, und gib dich unseren Worten vertrauend hin. Alles, was der Herr bereithält für dich, ist dazu angetan, in schwachen Stunden trostgebend auf dich einzuwirken. Kraft und Trost wirst auch du gebrauchen können im Leben. Und dieses soll dir aus den Worten zufließen, so dass du dich stets daran aufrichten kannst. Seinem Willen entspricht es, dass du belehrt werdest zu jeder Zeit, wenn dein Verlangen nach dem Himmelsbrot uns fühlbar ist. Es erkläret der Herr in seiner Liebe und Güte alles, wonach sein Kind verlangt. Er führet sie ein in die Lehre Christi, um ihnen fortan treuer Berater zu sein auf dem Lebensweg. Und welches Kind kann dann fehlgehen in so treuer Hut? Sein Wort ist Leitstern in dunkler Nacht. Es ist Warnung vor Gefahr. Es ist gegeben zur Erbauung, Tröstung und Labsal. Immer wird es euch erquicken, rufet ihr den Heiland an, dass er es euch zuwende. Im innersten Herzen vernehmen sollt ihr die lieblichsten Worte, und beglückt sollt ihr sie aufnehmen. Und so sie erst in euch eingedrungen, dann werdet ihr nimmer davonlassen. Denn nichts Irdisches kann euch ersetzen, die herrlichste Gabe Gottes. Nichts wird in gleicher Weise den Frieden euch ins Herz gießen, als des Heilands Lehre es vermag. Und wenn ihr empfangen habet, dann trachtet danach zu leben, wie es der Heiland verlangt. Gestaltet euch so, dass sein Blick wohlgefällig auf euch ruhe, dass euch strahlende Helligkeit umgibt, die ihr seinen Worten Folge leistet. Denn wessen Worte sollten noch eindringlicher auf euch wirken, wenn nicht des Herrn? Und hat euch Gott den Frieden bereitet schon auf Erden, dann seid ihr unermesslich reich. Und nun von eurem Reichtum abzugeben ist eure Bestimmung, die ihr in der Gnade des Herrn wandeln dürfet auf Erden. Amen.